Radio 3, am Morgen vorgelesen. In den voraufgegangenen Tagen haben wir Ihnen Texte von Erich Kästner vorgestellt. Gedichte, Essays, Feuilletons, Pamphlete und Polemiken, Glossen und Auszüge aus Kinderbüchern. Unsere Reihe schließen wir ab mit einem Aufsatz von Hermann Kästen, den dieser seinem Freund Erich Kästner noch zu Lebzeiten widmete und der die Überschrift tragen könnte: Der konsequente Poet. Werner Rundshagen liest. Kästner ist konsequent. Er ist sogar moralisch konsequent. Er ist ein Moralist. Er hat es selber gesagt und er hat recht. Aus einem Klassenprimus wurde er ein Pen-Präsident, aus einem Muttersöhnchen ein Katzenvater. Aus einem Gebrauchslyriker in einer Gruppe nach dem Ersten Weltkrieg wurde er ein isolierter Poet nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine einzelne Spottdrossel zwischen den deutschen Massenmöwen eines verspäteten Surrealismus. Aus einem Kinderbuchautor wurde er ein Klassiker einer Kindheitserzählung. Aus einem populären Autor wurde er erst ein Verbotener, später ein isolierter Volksautor. Aus einem Feuilletonisten ein Epigrammatiker, aus einem Kabarettisten ein Volksredner gegen die Atomrüstung, aus einem verschmitzten Kinderonkel ein satirischer Schulmeister der Deutschen. Er wurde, was er im Kerne schon war. Er blieb identisch mit sich, mit seinen Anschauungen, mit seinen Werken. Er reifte, ohne sich bekehren zu müssen. In seiner Welt hatte er von Anfang an recht. Er war schon als Knabe vernünftig und blieb es bis zum Alter. Die Vernunft und seine Mutter haben ihn gebildet. Erich Kästners Werk ist reich an autobiografischen Elementen. Es ist sogar von einer seltenen Einhelligkeit bei aller Variation. Es sind im Kern lauter Erlebnisse. Sogar die Träume, die er beschreibt, er hat sie selber geträumt. Viele Details seiner Gedichte, Romane, Dramen, Träume und Visionen sind Details aus seinem privaten Leben, aus seinen privaten Visionen. Er schildert sich oder sein Leben, seine eigene Zeit, seine Gesellschaft, seine Epoche, seine Fixierungen und Vorurteile, Überzeugungen und Melancholien, seine eigenen Enttäuschungen und Ideale, seine Herkunft und Geschichte. Wenn er eine Mutter beschreibt, ist es seine Mutter. Wenn er einen Feldwebel schildert, so war sein Feldwebel das Vorbild. Wenn er erotische Abenteuer oder Liebesgeschichten erzählt, in seinen Gedichten, Romanen, Geschichten, so hat er wohl Ähnliches erlebt. Die gesammelten Werke von Erich Kästner sind seine transfigurierte Autobiografie in 35 Bänden. In Kinderbüchern, Gedichten, Romanen und Dramen kehren dieselben Figuren wieder, dieselben Verhältnisse, Beziehungen und Bezüge. Überall taucht Erich Kästner auf. Er ist der autobiografische Held seiner Gedichte. Er ist Fabian in seinem Roman. Er ist der Siebente in der Schule der Diktatoren. Er ist in Emil und die Detektive, der kleine Emil und der große Erich Kästner, der mit seinem Namen als Berliner Polizeireporter auftritt. Er ist sogar der Held in seiner zugestandenen Autobiografie, als ich ein kleiner Junge war, einem verkannten Meisterwerk der deutschen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Kästners Mutter war eine Friseuse, so erzählte er in seinem Buch, als ich ein kleiner Junge war. Aber auch in seinem ersten Kinderbuch, Emil und die Detektive, ist Emils Mutter eine Friseuse und wäscht einer Metzgersgattin Augustin den Kopf. Und Augustin heißen die Tanten Kästners, die Metzgersgattinnen. In beiden Büchern, im Kinderbuch und im Kindheitsbuch, schleppen der kleine Emil und der kleine Erich die Krüge mit warmem Wasser für Köpfe waschende Mütter herbei. In beiden Büchern tritt die kleine Cousine mit dem Fahrrad auf, Ponyhütchen dort und Dora Augustin hier. In beiden Büchern schreiben sich Mutter und Sohn schelmisch gefühlvolle Briefe und treten die Väter in den Hintergrund oder sterben früh. Kästner gesteht, dass seine Helden in Vers und Prosa Zuschauer des Lebens sind. Im Fabian heißt es, worauf wartete er seit Jahren? Vielleicht auf die Erkenntnis, dass er zum Zuschauer bestimmt und geboren war, nicht, wie er heute noch glaubte, zum Akteur im Welttheater? Oder ich sehe zu, ist das nichts? Auch in seinen Gedichten ist er ein lyrisch-philosophischer Zuschauer in den Theatern des Lebens und der Liebe. Ach, unsere Seelen sitzen wie auf Stühlen und sehen der Liebe zu und träumst von Liebe, glaubst an keine. Und am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit. Dieser Zeitchronist, ein Selbstchronist, hat den Typus seiner Zeit nach sich gemacht, die ganze Zeit in ein lyrisches Attribut seiner Person verwandelt. Denn Erich Kästner ist vor allem ein Lyriker. Seine Gedichtbände enthalten, wie die Bände anderer Lyriker, einige sehr schöne, neben minder gelungenen Gedichten. Aber Kästner, der in der Tradition der großen deutschen Lyrik steht, hat seine Gedichtbände gut komponiert. Durch geschickte Anordnung, durch klugen Wechsel der Themen und Empfindungen, durch den geradezu epischen Zusammenhang, durch die lyrische Aktualität seiner Zeitstrophen, durch seine selbstständige Fantasie und die rhythmische Nüchternheit seines realistischen und superrealistischen Stils und mit reinen originellen Bildern und vernünftigen Visionen. Kästner ist einer der vernünftigsten unter den deutschen Lyrikern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Erreicht er, dass man seine Gedichtbände fortlaufend lesen kann, als die Autobiografie einer großstädtischen Seele. Die ganze Kollektion der Gedichte von Erich Kästner ist ein Inventar einer bürgerlichen und kleinbürgerlichen Welt. Es ist ein gereimter Roman der Provinz Deutschland. Kästners Witz, seine Stimmungskraft, seine handfeste Sprache, sein moralischer Wille, seine Gesellschaftskritik und Zivilisationssatire, seine sprachturnende Leichtigkeit machen seine Gedichtbände unterhalten und spannend. Kästner hasst den Schwulst, in den sich große Lyriker zuweilen verloren haben. Lieber will er banal als gespreizt, lieber vulgär als unaufrichtig sein. Ich will nicht schwindeln, ich werde nicht schwindeln. Er hasst die klingende Phrase, die leere Schelle, das Reimgeklingel und jene teutschen Urworte, die durch undeutliche Gedanken und unsaubere Sprache eine falsche Tiefe vortäuschen wollen. Kästners Sprache ist chemisch gereinigt. Er ist ein lyrischer Kommentator, witzig und sachlich. Die Eleganz liegt in der Formulierung. Das Leben des deutschen Kleinbürgers hat er materiell, psychologisch, lyrisch, soziologisch und politisch katalogisiert, formuliert, versifiziert und verifiziert. Kästner selber ist kein Kleinbürger, aber die deutschen Kleinbürger sind sein poetisches Reservoir und Inventar. Die Kleinbürger und ihr Leben, ihre Sitten und Vorurteile, ihre Leidenschaften und Ideale. Der deutsche Kleinbürger ist eine politisch infantile Klasse. In dem Roman Fabian heißt es einmal: Freilich, antwortete Fabian, ich bin ein Kleinbürger. Kästners Poesie ist bürgerliche Poesie mit der schärfsten Kritik am Bürgertum. Sie ist reich an Beziehungen, Motiven und Stoffen und Fabeln und Maximen des bürgerlichen Lebens und Ehelebens. Schon in der ersten Zeile des ersten Gedichts, Jahrgang 1899, in seinem ersten Gedichtband Herz auf Taille, gestand er den Ehebruch oder rühmte sich der Liebe der Konfirmanden mit viel älteren Soldatenfrauen. Schon die erste Zeile des ersten Gedichts seines ersten Buches war also ein Protest gegen die konventionelle Moral des Bürgertums und eines der 10 Gebote. In demselben ersten Gedicht steht schon sein Protest gegen den Krieg und gegen Kanonenfutter. Kommen Vater und Mutter vor, reimt er die Revolution auf Gonokokken. Da sind seine Themen, die er stets variiert. Geldnot und Geld, Arbeit, Studium, Liebesnot, die Sexualität statt der Liebe. Schon schildert er den wahllosen vorehelichen Beischlaf, die Abtreibung, den Hunger, die Unterernährung, den fabrikmäßigen Heldentod. Schon erscheint die unbestimmte revolutionäre Drohung. Schon überrascht die Fülle erzprosaischer Worte im Gedicht. Kartoffelflocken und Gonokokken, Kanonenfutter und Konfirmanden, Prozente und Nachtstudenten. Geld reimt auf Büroangestellt, ausgeschabt auf nichts Rechtes zu fressen. Da wird in die Schnauze geguckt, ein wenig zu wenig. Militär und Mutter, Revolution und Weltgeschichte. Lauter Prosavokabeln. Es ist die neue Sachlichkeit. Es ist ein Programm. Kästners schwere Jugend ist vielleicht die Ursache für seine Sehnsucht nach dem nicht erlebten Kindheitsparadies. Vielleicht wurde er aus verletzter Liebe zum Satiriker. Oder weil er schon als Kind in Opposition gegen Familie und Gesellschaft lebte, ein Außenseiter. Er ist ein Kurzgeschichtenerzähler in Versen. Seine Gedichte sind epischer Natur, wie Brechts Dramen, balladesk und reich an epischen Details. Er liebt konkrete Bilder für abstrakte Begriffe. Er stand auf dem Balkon des Jahres. Er griff dem Leben in die Taschen. Er nahm bei Nacht den Sternenmaß. Er macht witzige Wortspiele und Bilderspiele. Er ist ein Humorist in Versen, ein gereimter Satiriker, ein spiegelnder Figurenreicher, mit allen Dimensionen spielender Ironiker, ein epigrammatischer Lyriker, ein mit Prosabrocken verbrämter Poet, ein sentimentaler Zeitdichter einer grauenvollen, grotesken Zeit, ein Schelm und Schalk voller Melancholien, ein witziger Elegiendichter. Zu Zu den Witzen in Versen macht er nach bester Kabarettmanier noch Witze in Prosa. Die Anmerkungen eines Konferenciers vom Parnasse. Er ist nicht sehr fein und spricht eine direkte Sprache. Er scheut vor nichts zurück, mischt sächsische Helle mit Berliner Kessheit. Er ist frech und ausgelassen, zart und zuweilen obszön. Alle Sexualprobleme werden mit extremer Offenheit behandelt. Seine ersten vier Gedichtbände 1928 bis 1932 enthalten seine ganze Begeisterung für die eigene Jugend und seine jungen Zeitgenossen. Er ist immer aktuell und in der Literatur altert das Aktuelle nicht so schnell wie die angeblichen ewigen Probleme. Es ist eine nüchterne Poesie. Die meisten wiederkehrenden Motive sind nicht heiter. Angstträume, verschollene Kindergeschichten, verlorene Kriege. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, zum Glück gewannen wir ihn nicht. Visionen neuer Kriege, Visionen vom Weltende, Selbstmörder, Arbeitslose, Soldatenschinder, Hassliebe der Ehepaare, das bürgerliche und das unbürgerliche Laster, kleine Kinder, die böse Erwachsene werden, Wunschträume mit bitterem Ende, Sommerfrischen, die Winterfrischen gleichen, Maskenbälle der Politik, Millionäre und Arbeitslose, Gedanken beim Überfahren werden, Primaner in Uniform, viele Tränen, barocke Bilder, surrealistische Träume, die Auflösung einer naturalistischen, denaturierten Welt, leidende Mannequins, einsame Städter nachts in der städtischen Natur, im Café, im Gebirge, in Mietszimmern, unzufriedene Buchhalter und ihre Mütter, Weihnachten und die 12 Monate und ein geträumter 13., Liebe und Prügel und Sex und Witz. Das alles wiederholt sich wie im Leben, trostlose Vorstadtstraßen, Bäume vom Zug aus gesehen, die Mutter und der Sohn, selten Mutter und Tochter, das Liebespaar im Dunkel. Und alles wird genau beschrieben, genau gemalt, genau gehört und gesprochen und karikiert und parodiert und ironisiert und verzerrt und grotesk belichtet und spannend erzählt. Mit Witz, mit Humor, mit Gefühlen, mit psychologischer Präzision. Denn Kästner ist ein Maler in Versen, ein Satiriker in Versen, ein Erzähler in Versen. Und alles gewinnt die witzige Heiterkeit der Kunst. Seine Leser begannen ihn angesichts dieses Zivilisationsüberdrusses und Kulturpessimismus zu fragen, und wo bleibt das Positive, Herr Kästner? Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt, erwiderte er. Denn die Vernunft muss ganz von selber siegen. Aber fast hatte er das Leben satt. In den Gedichten aus seiner zweiten Periode nach 1945 findet man neben Moral, Politik, Sozialkritik, Gesellschaftslehre, neben Satire und Weisheit auch reine Poesie. Mir scheint, die Gedichte der ersten Periode waren reicher, blitzender, feuriger, schärfer. Die der zweiten Periode sind poetischer, tiefer, freier, bedeutender. Doch haben alle den unverwechselbaren Ton Kästners. Vor 1933 und 1933 machte Epoche im Werk und Leben von Erich Kästner, veröffentlichte er 3 Kinderbücher in Prosa und einen Roman, Fabian, die Geschichte eines Moralisten, 1931. Im Vorwort des Verfassers zum Fabian schreibt Kästner, fast 25 Jahre später, der ursprüngliche Titel, den samt einigen krassen Kapiteln der Erstverleger nicht zuließ, lautete »Der Gang vor die Hunde«. Nun, das ist ein ausgezeichneter Titel und es ist schade, dass der junge, erfolgreiche Autor Erich Kästner 1931 es zuließ, dass die Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart diesen besseren Titel und die frechern Kapitel nicht zuließ. Fabian ist einer der gescheitesten deutschen Romane der Weimarer Republik. Er hat die Poesie, das Personal, die Situationen der Gedichte Kästners und die Bildkraft seiner Balladen. Der spöttische Charme, der epigrammatische Hohn, die kontrollierte Sentimentalität und vernünftige Leidenschaft seiner Gedanken und Sprache, vor allem die glänzende Leichtigkeit der Erzählung und des szenischen Wechsels unterhalten den Leser eines sehr subjektiven Autors, der den Umsturz der herrschenden Meinungen und die Bildung besserer Verhältnisse und Menschen befördern will. Als im Januar 1933 Hitler 40% der deutschen Bevölkerung für seine und ihre supernationalistischen, menschenverachtenden Schlachthaustendenzen gesammelt hatte und bald darauf durch die gewöhnliche Tücke und den banalen Trug moderner Diktatoren die gesamte Macht über Deutschland gewann und zum Liebling und Helden der Mehrheit der Deutschen wurde, bis er durch entsetzliche Niederlagen langsam die Gunst seines Volkes einbüßte, Da geriet Erich Kästner in der Mitte seines Lebens in eine ziemlich singuläre Situation. Er emigrierte nicht, wie auch tausend andere deutsche Autoren geblieben sind. Aber seine Bücher wurden verboten. Dieser Autor saß mit 34 Jahren, wie er selber schildert, beim Beginn des Dritten Reiches zufällig in Zürich und erhielt von frischen Emigranten den dringenden Rat, nach dem Reichstagsbrand nicht mehr in jenes Dritte Reich zurückzukehren, über das Kästner sich schon damals keine Illusionen machte, wie man in seinem Werk nachlesen kann. Die eigentliche Qualität Kästners war aber seine unerschrockene Wahrheitsliebe, sein Mut, alles auszusprechen. Bei aller äußeren Konzilianz, bei allem Charme, bei allen eleganten Manieren, bei allen freundlichen Gebärden erschien er innerhalb seiner Grenzen, seiner Kenntnisse, seiner Auffassungen, seines Verstandes und Verständnisses als ein kulturkritischer und unbezähmbarer Sprecher seiner Generation, der bis an die Grenze des Geschmacks und der Schicklichkeit ging, um die Wahrheit zu sagen, bis an die Grenze des Erlaubten, bis an die Grenze der Vernunft, bis an die Grenze des Aufruhrs und zuweilen darüber. Mit einem Male wurden seine Bücher symbolisch verbrannt und in Deutschland verboten. Er selber musste annehmen, dass er in akuter Lebensgefahr sei, wie andere deutsche oppositionelle Autoren. Wer schützte ihn vor Überfällen der SA, vor Angriffen der SS, vor Zugriffen der Gestapo, vor dem Konzentrationslager und vor moralischen Erpressungen? Man muss nur die Bücher von Kästner lesen, um jedoch zu merken, dass ihm das Exil gegen seine Natur ging. Erich Kästner, ein Nachfahr sächsischer Dorfbäcker und Fleischer, wurde am 23. Februar 1899 in der Stadt Dresden geboren, deren schönsten Teil er überlebt hat. Er ist das einzige Kind aus einer unglücklichen Ehe. Sein Vater war aus einem unabhängigen Handwerker auf dem Lande ein Fabrikarbeiter in Dresden geworden. Seine Mutter, geborene Ida Augustin, war in ihrer Ehe zuerst eine Heimarbeiterin, wurde dann mit 34 Jahren eine Friseuse und übte ihren neuen Beruf wieder in ihrer Dreizimmerwohnung aus, von der die meiste Zeit zwei Zimmer an einen Volksschullehrer vermietet waren. Einen sehr großen, sehr blonden, sehr jungen Mann, der Paul Schurich hieß und noch bei uns wohnte, als ich das Abitur machte. Er zog mit uns um. Er bewohnte lange Zeit sogar zwei Zimmer unserer Dreizimmerwohnung, sodass für die drei Kästners nicht viel Platz übrig blieb. Der Lehrer Paul Schurich wurde also im Laufe der Jahre für mich eine Art Onkel. Kästner war seiner Mutter ein guter Sohn. Wenn sie arbeitete, machte ich Schularbeiten und Besorgungen, holte Holz und Kohlen aus dem Keller, schob Briketts in den Ofen, kochte, wusch und schälte Kartoffeln, schnitt mich in den Finger und las, bis es dämmerte. Ida Kästner wollte die vollkommene Mutter ihres Jungen werden. Die Spielkarte war ich, deshalb musste ich gewinnen. Deshalb durfte ich sie nicht enttäuschen. Deshalb wurde ich der beste Schüler und der bravste Sohn. Ich musste der vollkommene Sohn werden. Ich war ja dabei, wenn sich ihre Augen verdunkelten, damals, als ich ein kleiner Junge war. Ich fand sie ja, die hastig bekritzelten Zettel, wenn ich aus der Schule kam. Auf dem Küchentisch lagen sie. Ich kann nicht mehr, stand darauf. Sucht mich nicht, stand darauf. Leb wohl, mein lieber Junge, stand darauf. Und die Wohnung war leer und tot. Dann jagte ich, von wilder Angst gehetzt und gepeitscht, hatte sie sich etwas angetan. Ich fand sie fast jedes Mal auf einer der Brücken. Dort stand sie bewegungslos, blickte auf den Strom hinunter und sah aus wie eine Wachsfigur. Aus einem Kinderbuch von Erich Kästner, als ich ein kleiner Junge war. Eben dort heißt es auch, am liebsten hockte ich dann auf der Gartenmauer und schaute dem Leben und Treiben auf dem Albertplatz zu. Das Wandern wurde mir zuliebe Frau Kästners Lust. Mein Vater war eine beinahe noch peniblere Hausfrau als meine Mutter. Wenn ich ein moderner Seelenprofessor wäre, Kästner ist es. Er kennt sich, er durchschaut sich wie die anderen. Besser kann man die Geburt und Geschichte seiner Konflikte, Hemmungen, seines Charakters und seiner Werke nicht schildern. Kästners Kinderbücher. Ich weiß nicht, wer das erste Kinderbuch für Kinder schrieb. Gibt es schon eine Literaturgeschichte der Kinderbücher, eine Geschichte der Musik, die für Kinder geschrieben, der Bilder, die für Kinder gemalt und gezeichnet wurden, eine Geschichte des Kunstspielzeugs? Mir scheint aber ein Kinderbuch, das nicht ebenso wohl von Erwachsenen wie von Kindern gelesen und genossen werden kann, sei kein gutes Kinderbuch. Kästner ist kein Kind mit Kindern geblieben, er ist kein Märchenonkel, sondern ein entschlossener Pädagoge. Er will die Menschen beeinflussen und ihre Welt ändern. Er glaubt, wie die Psychoanalytiker, man müsse zur Kindheit zurückgehen, um die Neurosen der Menschheit zu heilen. Er glaubt an Erziehung und Bildung, an den Frieden und die Humanität und predigt sie den Kindern wie den Erwachsenen. Einst wollte er ein Lehrer werden. Er ward ein großer Magister. Er schreibt den Kindern, er war selber einmal ein Kind und hat es im Gegensatz zu den meisten Erwachsenen nicht vergessen. Kästner schildert unerschrocken den Kindern ihre eigenen Schwierigkeiten, ihre eigenen Possen und Tragödien. Er schildert die Konflikte zwischen Kindern und Kindern, Lehrern und Kindern, Eltern und Kindern, ohne Scheu. Lauter echte Kinderprobleme. Er erzählt auch von schlechten Müttern und gleichgültigen Vätern. Ist denn weit und breit kein Riese oder sonst jemand, der ihm ab und zu die Hosen straff zieht? Nämlich dem Herrn Kapellmeister, Komponisten und Vater von Zwillingen, Palfi, im doppelten Lottchen. Kästner schildert häufig die geistige und moralische Überlegenheit der Kinder über ihre Eltern, gemäß den Überzeugungen vieler denkender und scharf beobachtender Kinder. Er kennt das Vergnügen der Kinder an der Sprache, an fixierten Redensarten und Worten und ihre flotte, den Erwachsenen abgelauschte Redeweise, die spezifische Schnoddrigkeit der Kinder. Er schreibt Kriminalromane für Kinder mit keiner gefälschten, nur gemilderten Realität. Es sind Zeitgeschichten, Zeitungsgeschichten. Kästner kennt die Kinder gründlich und intim. Ihre umwegigen Denkmethoden, ihre kurzgeschnittenen Gefühle und gemischt wahren Gedanken, ihre krause Realität und illustrierte Fantasie. Er ist ein Moralist auch für Kinder. Er glaubt in seinen Kinderbüchern an einen freiwilligen Sozialismus. Er hat da, im Gegensatz zu seinen Büchern für die Erwachsenen, edle Menschen und Schurken, auch edle und böse Kinder. Seine Kinderbücher enthalten autobiografisches Material wie seine anderen Bücher. Die Kinder in seinen Kinderbüchern sind zwar ohne sexuelle Probleme, leben aber nicht in einer asexuellen Welt. Die Schwüle der Erotik fehlt. In den Kinderbüchern wird mit der größten Leichtigkeit fabuliert, mit hemdsärmeliger Eleganz erzählt. Er gibt vor, die Kinder und ihre Probleme so ernst zu nehmen, als wären es seine Kinder und seine Probleme. Er behält gerade genug mehr oder minder versteckte Herablassung, um nicht kindisch zu werden. Er nimmt stets Partei für die Kinder gegen die Erwachsenen, die er von der Position der Kinder sieht und verurteilt, ohne Rücksicht auf Lehrer und Eltern. Wenigstens tut er so. Die soziale Frage wird in seinen Kinderbüchern prämarxistisch behandelt. Seine Kinder haben weder das Kapital noch Hegel, ja kaum die Propheten der großen französischen Revolution gelesen. Die Armen sind gut und strebsam, die Reichen nur gedankenlos. Er verlangt von den Kindern moralisch und intellektuell viel und setzt viel voraus. Erich Kästner ist ein wahrer Sohn der Musen, ein Liebling seines lesenden Volkes. Sein Witz, der oft aus seiner assoziativen Fantasie stammt und aus seinem hurtigen Blick für das Disparate, sein Witz ist es, der seine verzweifelten Verse und seine melancholische Prosa geradezu aufheitert. Seine Vernunft erhellt wie Mondschein die finstern Ruinen seiner Epoche. Sein behender schlagender Witz macht seine humoristischen Unterhaltungsromane lebendig. Die echten deutschen Dichter stehen durch die letzten 200 Jahre in zwei Gruppen. Da sind die großen Vernünftigen, die Weltklugen, mit Lessing an der Spitze, mit Wieland und Lichtenberg, mit Goethe und Schiller, mit Heine und Büchner, mit Grill, Parzer und Gottfried Keller, mit Heinrich Mann und Josef Roth. Dort sind die großen Berauschten, die Schatzgräber in allen metaphysischen Bergwerken, die kosmischen Asozialen, die Gottesschwärmer und barocken Provinzialgenies wie Novalis und Jean-Paul, Brentano und Stifter, Nietzsche und Hofmannsthal, Thomas Mann und Franz Kafka, Alfred Döblin und Robert Musil. Erich Kästner gehört zur Schule Lessings, zu den Rationalisten, nicht zu den Berauschten, zu den sozialen Rebellen, nicht zu den konservativen Kosmikern, zu den Weltläufigen und nicht zu den grandiosen Lokalgenies. Menschenfreundschaft machte ihn unzufrieden. Aus einem Sohn des Volks ward er ein Volksfreund. Er glaubt, dass nämlich der Mensch durch Einsicht zu bessern sei. Ich kenne ihn erst seit 30 Jahren, aber durch 15 dieser Jahre, 1933 bis 1948, haben wir uns nicht gesehen und 13 Jahre lang einander nicht geschrieben. Als ich ihn dann wieder sah, war er noch derselbe. War er es? Und wir waren Freunde wie all die Jahre hindurch. Und er war wieder ein Satiriker und populär. Was man in der Jugend sich wünscht, sagt Goethe, erhält man im Alter die Fülle. Sogar amerikanische Schulkinder lernen heute die deutsche Sprache an Kästners Texten. Er schreibt muntere Bücher und ist melancholisch. Das Kaffeehaus ist sein Büro, die Bar seine Schreibstube. Er steht mittags auf und geht um 5 Uhr morgens zu Bett. Er ist hübsch, ja, elegant, ein Tennisspieler, ein Tänzer. Er fehlt in keiner Theaterpremiere. Er ist die Säule vieler literarischer Kabaretts. Sein deutscher Verleger lebt in London, Kästner lebte in Schwabing nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun baut er seinen Garten in Bogenhausen. Er hat eine Sekretärin in München, eine Sekretärin in Berlin, Verleger in aller Welt. Er ist ein lebenstüchtiger, ein aufgeweckter Lyriker. Theatermädchen und Filmleute folgen errötend seinen Spuren. Seine Liebe zum Theater war die Liebe auf den ersten Blick. Bei strahlendem Sommerwetter trägt er einen grauen Hut, einen hellen Mantel überm Arm, einen eingerollten schwarzen Regenschirm, den er nur zögernd aufspannt bei starkem Regen. Er liebt die hübsche Natur und die beredten Mädchen, das Theater und Deutschland, seine Eltern und seine Gewohnheiten und hielt allen sein Leben lang die Treue. Er trennt sich ungern vom Gewohnten, er reist nicht gern, er ist nämlich konservativ, nur nicht in seinen Ansichten und Urteilen. Und ein Idylliker, aber ein Unzufriedener, ja mokanter und maliziöser. Denn ich war und bin ein Linkshänder. Er hatte Lehrer werden wollen. Ja, es war der größte Irrtum meines Lebens. Ich war ein Lerner, ich war wissensdurstig, ich war ungeduldig und unruhig. Er liebt Katzen und Kinder mit der gelassenen Zärtlichkeit eines Tierfreundes und Kinderfreundes. Seit 20 Jahren lebt er mit seiner Lotte. In seinen hübschen Wohnungen zu arbeiten, hält er für barbarisch. Er isst wenig, meistens nachts, er trinkt viel, meistens Champagner, und raucht stark. Er ist sehr beliebt und hat wenig Freunde. Er ist ein höchst ordentlicher, sozusagen gewissenhafter, ja bürgerlicher Bohemian. Gemäßigt wie ein Skeptiker, mit ausschweifenden Sentenzen, mild wie ein Bräutigam und zornig wie ein betrogener Freund der Freiheit. Er hat blaue Augen, still ergrauendes, gewelltes Haar, buschige Brauen, schöne Wimpern und Hände, ein verschmitztes Lächeln, einen Anflug vom sächsischen Dialekt, urberlinische Redensarten und einen paraten Witz. Er ist nicht groß, aber mager, abends melancholisch, in der Dämmerfrühe streitfertig, mittags munter, nachmittags friedfertig und immer amüsant. Zu einem Artikel braucht er eine Woche, zu einem Gedicht 2 Wochen, zu einem Stück 1 Jahr oder 2 Jahre und zum Leben Humor. Sein Witz ist beißend, sein Leben regelmäßig, seine Freundschaft reizend. Er kauft den Damen ohne Anlass Blumen, armen Schriftstellern leiht er ohne Rechnung Geld. Politisch ein grundsätzlicher Liberaler, weltanschaulich ein radikaler Humanist und von Natur vernünftig, ist er diskret und verschwenderisch, schüchtern und verwegen, still und aufsässig, verbindlich und empfindlich, bitter und delikat. Er ist ein Sohn des Volks mit prinzlichen Manieren, ein Melancholiker mit Witz, ein Literat mit Geist, ein Kinderfreund, ein Volksfreund, ein Freund der Vernünftigen, ein streitlustiger Weltfreund, ein konsequenter deutscher Poet. Radio 3, am Morgen vorgelesen. Zum Abschluss unserer Sendereihe mit Texten von Erich Kästner hörten Sie einen Essay von Hermann Kästen. Erich Kästner, der...